Schade, dass es nicht nach seinem Plan gegangen ist. Die Publicity hätte ich schon gebrauchen können. Sicherlich werdet ihr mit Befriedigung hören, dass Mr. Kings Name dann doch in allen Zeitungsberichten auftauchte, was ihm wieder einige Aufträge einbrachte. Die drei Fragezeichen haben auch diesen Fall zu den Akten gelegt und halten Ausschau nach einem neuen Auftrag. Was das wohl sein wird? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als gespannt abzuwarten.